Peleus' Sohn hielt den Schild von sich weg mit dem kräftigen Arme, angsterfüllt, denn er meinte, die schattenwerfende Lanze des mutig stolzen Aeneas würde nun leicht ihn durchbohren, dieser Tor. Er bedachte nicht im Geist und im Herzen, dass doch gewiss nicht leicht die prangenden Gaben der Götter von den sterblichen Männern bezwungen werden und weichen. So durchbrach auch da nicht des kampfgesinnten Aeneas wuchtige Lanze den Schild, sie hemmte das Gold Hephaists Gabe, sondern nur zwei Schichten durchstieß sie, aber da waren noch drei, da ganze fünf Schichten geschmiedet hatte der Krummfuß. Zwei von ihnen aus Erz, aus Zinn, zwei andere im Innern, doch die eine aus Gold, wo die eschene Lanze blieb stecken. Aber als zweiter warf jetzt Achilleus die schattende Lanze, und er traf des Aeneas Schild den gleichmäßig runden nahe dem äußersten Rand, wo das Erz am dünnsten herumlief, und am dünnsten darauf lag die Stierhaut. Da hindurch stürmte jetzt der peleische Speerschaft, es krachte der Schild unterm Aufprall. Aber Aeneas duckte sich, angstvoll den Schild von sich streckend, und die Lanze, die über seinen Rücken hinsauste, bohrte sich ein in den Boden. Die beiden Lagen durchschlug sie des manndeckenden Schildes, und er, entgangen dem großen Speer, stand da. Unendlicher Schmerz goss sich ihm auf die Augen, bebend, wie dicht bei ihm das Geschoss stak. Aber Achilleus stürmte kampfgierig an, das Schwert, das Geschärfte, gezogen, schrecklich schreiend dabei. Doch der ergriff einen Feldstein, Aeneas, eine Großtat, den selbst zwei Männer nicht trügen, schwach wie die Sterblichen heut sind, doch der schwang ihn leicht auch alleine. Da hätt Aeneas den Stürmenden mit dem Steine getroffen an seinem Helm oder Schild, der ihm wehrte das schlimme Verderben, ihm aber mit dem Schwert das Leben geraubt, der Pelide, hätt es nicht scharf bemerkt der Erdenerschütterer Poseidon. Und gleich sagte er dazu den ewigen Göttern die Worte: Nein doch, mir tut wirklich leid der mutig stolze Aeneas, der nun bald vom Peliden bezwungen zum Hades hinabgeht, von den Worten beredet des Fernhintreffers Apollon. Ach, der Narr, denn der rettet ihn nicht vor dem grausen Verderben. Aber warum soll jetzt dieser schuldlos Schmerzen erleiden, grundlos, fremder Notlage wegen? Willkommene Gaben gibt er immer den Göttern des weiten Himmelsbewohnern. Auf, so wollen doch wir der Todesgefahr ihn erdrücken, dass nicht etwa gar der Kronide zürnt, wenn Achilleus diesen erschlägt. Denn es ist ihm vom Schicksal bestimmt zu entkommen, dass das Geschlecht des Dardanos nicht ohne Samen und spurlos schwinde dahin, den Zeus vor all seinen Söhnen geliebt hat, die von ihm selber stammen, sowie von sterblichen Frauen. Denn schon ist des Priamos Stamm verhasst, dem Kronion. Nun aber soll des Aeneas Gewalt die Troer beherrschen und seiner Söhne Söhne, die künftig noch werden geboren. Hera mit sanftem Kuhblick, die Herrin, gab drauf ihm zur Antwort: Erdenerschütterer, bedenke du selber in deinem Herzen, ob du nun den Aeneas erretten willst oder zulässt, dass er, so tapfer er ist, erliegt dem Peliden Achilleus. Wir beide haben freilich vielfache Eide geschworen vor den Unsterblichen allen, ich und Pallas Athene, nie den Troern abzuwehren den Tag des Verderbens, auch nicht, wenn Troja niedergebrannt wird, vom Feuer verschlungen, lodernd in Brand gesteckt von den streitbaren Söhnen Achaias. Doch als dies gehört, Poseidon, der Erdenerschütterer, schritt er hin und ging durch die Schlacht und das Lanzengedränge und kam hin zu Aeneas und dem berühmten Achilleus. Gleich goss er diesem alsbald Dunkel über die Augen, dem Peliden Achilleus, und zog die mit Erz gut beschlagene Lanze heraus aus dem Schild des mutig stolzen Aeneas. Und diese legte er nun dem Achilleus hin vor die Füße. Doch den Aeneas schnellte er, hoch ihn vom Boden erhebend, und viele Reihen der Helden und viele auch der Gespanne übersprang, aus der Hand des Gottes geschleudert, Aeneas und gelangte zum äußersten Rand des tobenden Kampfes, wo eben die Kaukonen bereit zum Kampfe sich machten. Ganz nah zu ihm trat heran der Erdenerschüttrer Poseidon und fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Wer von den Göttern, Aeneas, treibt dich an, so verblendet in die Schlacht und den Kampf dich zu stürzen gegen Achilleus, der zugleich stärker ist als du und lieber den Göttern? Nein, ziehe dich zurück, so oft du nur diesem begegnest, dass du nicht über dein Teil ins Haus des Hades gelangest. Doch sobald Achilleus dem Tod und dem Schicksal gefolgt ist, darfst du voll Zuversicht dann in den Reihen der Vordersten kämpfen, denn kein anderer sonst der Achaier wird dich erschlagen.« Sprach's und ließ dort ihn zurück, nachdem er ihm alles gewiesen. Gleich dann zerstreute er von des Achilleus Augen das Dunkel, das Gewaltige. Da schaute der groß heraus mit den Augen, und gereizt sprach er nun zu seinem mutigen Herzen: »Nein doch, ein großes Wunder sehe ich da mit den Augen. Da liegt meine Lanze am Boden, doch ich erblicke nirgends den Mann, auf den ich schoss, voll Drang, ihn zu töten.« Ja, auch Aeneas war also lieb den unsterblichen Göttern, und ich meinte, dass nur so drauflos er und grundlos sich rühmte, hau er denn ab. Nicht wird ihm der Mut danach sein, sich noch einmal anzulegen mit mir, jetzt, wo er dem Tod froh entronnen. Los denn, aufrufen will ich die Danaer, Freunde des Kampfes, und die anderen Troer erproben und gegen sie gehen.« Sprach es und sprang durch die Reihen, rief zu jedem einzelnen Manne: »Nicht mehr steht jetzt entfernt von den Troern, ihr stolzen Achaier, sondern es gehe Mann gegen Mann und brenn drauf zu kämpfen. Denn arg ist es für mich, bei all meiner Tatkraft und Stärke gegen so viele anzugehen und mit allen zu kämpfen. Auch nicht Ares, ein Gott, unsterblich, noch auch Athene gingen wohl gegen den Schlund solcher Schlacht an und würden sich mühen. Doch so viel ich vermag, mit den Händen wie auch den Füßen und mit der Kraft, da lasse ich nicht nach und auch nicht ein wenig, sondern ich gehe ganz gerad durch die Reihe, und keiner, so meine ich, wird von den Troern sich freuen, der nahe kommt meiner Lanze.« Also sprach er und spornte sie an. Doch den Troern rief lautstark Hektor, der Strahlende, zu und verhieß, mit Achilleus zu kämpfen: »Troer, ihr Tapferen, habt keine Angst vor dem Sohne des Peleus. Auch ich könnte mit Worten selbst mit Unsterblichen kämpfen. Doch mit der Lanze ist's schwierig, denn sie sind ja wirklich viel stärker. Auch Achilleus wird nicht verwirklichen all seine Reden, sondern verwirklicht das eine, lässt unterwegs liegen das andere. Diesem geh ich entgegen, und glich er dem Feuer an Händen, glich er dem Feuer an Händen, an Kraft dem braunroten Eisen.« Also trieb er sie an. Da hoben die Troer die Lanzen drohend, es stießen die Kräfte zusammen und Schlachtlärm erhob sich. Da trat er ran und sagte zu Hektor Phoibos Apollon: »Hektor, kämpf ja nicht mehr im Vorkampf gegen Achilleus, nein, im großen Haufen und aus dem Getümmel erwart ihn, dass er nicht nach dir wirft, noch von nah dich verwundet sein Schwerthieb.« Sprach es und Hektor tauchte zurück ins Gewimmel der Männer, zitternd, als er gehört den Schall der göttlichen Stimme. Unter die Troer sprang nun Achilleus, umkleidet von Kampfkraft, fürchterlich schreiend. Und Iphition ergriff er als Ersten, des Otryntheus tüchtigen Sohn, vielen Kriegsvolks Gebieter, den eine Nymphe gebar dem Otryntheus, dem Städtezerstörer, unterm beschneiten Tmolos in Hydes fettem Gefilde. Der preschte gerade heran, da traf ihn der edle Achilleus mitten aufs Haupt mit dem Speer, und das brach ganz auseinander, dumpf fiel er hin. Da rief triumphierend der edle Achilleus: »Sohn des Otryntheus, da liegst du, gewaltigster aller der Männer, hier ereilt dich der Tod. Doch fern am See von Gygaie bist du geboren, wo dir das Landgut liegt deines Vaters, an des Hermos wirbelndem Strom und am fischreichen Hyllos.« Also sprach er, sich rühmend, und dem umfing dunkel die Augen. Und der Achaier Gespanne zermalmten ihn mit ihren Reifen vorn im Gefecht. Der aber stieß Demoleon als Nächsten, den so tüchtigen Turm in der Schlacht, einen Sohn des Antenor, gegen die Schläfe, hindurch durch den Helm, dessen Wangen aus Bronze, nicht hielt der Bronzehelm stand dem Speer, die eherne Spitze drang hindurch und zerbrach den Knochen. Besudelt ward innen ganz mit Blut das Gehirn. So bezwang er diesen im Ansturm. Und Hippodamas dann, als er vom Wagen herabsprang und zu Fuß vor ihm floh, stieß er mit dem Speer in den Rücken. Der verhauchte sein Leben und brüllte so, wie der Stier brüllt, der geschleift wird um den Altar des Herrn von Helike, wenn junge Männer ihn schleifen zur Freude des Erdenerschüttrers. Also brüllte er da, und das Leben verließ die Gebeine. Jener nun lief mit dem Speer Polydoros dem Edlen entgegen, Priamos Sohn. Nie hatte der Vater erlaubt, ihm zu kämpfen, weil er ihm unter den Söhnen von Geburt war, der Jüngste und ihm der Liebste war. Im Schnelllauf besiegte er alle. Jetzt nun nach kindischer Art, die Kraft seiner Füße zu zeigen, raste er durch die vordersten Reihen, bis sein Leben dahinsank. Den traf, als er vorbeischoss, der Speer des schnellen Achilleus mitten in den Rücken, dort, wo des Gurts goldene Spangen ineinander griffen und doppelt sich anschloss der Panzer. Gerade hindurch am Nabel vorbei drang die Spitze der Lanze. Aufschreiend sank er aufs Knie, eine dunkle Wolke umfing ihn, und hingesunken zog er zu sich das Gedärm mit den Händen. Wie aber Hektor bemerkte, dass Polydoros, sein Bruder, das Gedärm in den Händen hielt, auf die Erde gesunken, da floss ihm Dunkel über die Augen. Nicht länger ertrug er's, fernab herumzuschweifen. Er lief dem Achilleus entgegen, schwingend den scharfen Speer gleich der Flamme. Aber Achilleus schnellte, sobald er ihn sah, empor und sagte sich rühmend: »Nah ist der Mann, der mich am meisten ins Herz hat getroffen, der mir den hochgeschätzten Gefährten erschlug. Nicht mehr lange wollen wir in den Schneisen des Kampfs voreinander uns ducken«, sprach es, und finsteren Blick sagte da er zum göttlichen Hektor: »Komme näher, dass rascher du spürst die Stricke des Unheils!« Unverzagt sagte da Hektor zu ihm, der Schüttler des Helmes: »Hoffe, Pelide, nur nicht, wie ein tumbes Kind mich mit Worten einzuschüchtern, denn genau versteh ich auch selber, lästernde und verletzende Reden im Munde zu führen. Weiß ich doch, du bist tüchtig und ich dir weit unterlegen. Aber wahrhaftig, dies alles liegt im Schoße der Götter, ob ich vielleicht, obgleich nur der Schwächere, dir nehme das Leben mit einem Speerwurf, da auch mein Geschoss an der Spitze geschärft ist«, sprach es und holte aus und schnellte den Speer. Doch Athene trieb den mit einem Hauch zurück von Achilleus, dem Edlen, ganz sanft nur blasend. Der flog wieder hin zum göttlichen Hektor und fiel ihm vor die Füße nieder. Aber Achilleus stürmte kampfgierig an, ihn hinzustrecken begehrend, schrecklich schreiend dabei. Doch den entrückte Apollon ganz leicht, wie eben ein Gott in dichten Nebel ihn hüllend. Dreimal sprang ihn da an der fußstarke, edle Achilleus mit der ehernen Lanze, und dreimal hieb er in Nebel. Doch als er nun das vierte Mal angriff, gleich einem Daimon, sprach er mit schrecklichem Zuruf zu ihm die gefiederten Worte: »Wieder entrannst du dem Tod jetzt, du Hund! Wahrhaftig, sehr nahe kam dir das Unheil. Dich rettete wieder Phoibos Apollon, den du wohl anflehst, wenn du dich wagst in das Sausen der Speere. Sicherlich töte ich dich, auch später, wenn ich dich antreff, wenn denn etwa einer der Götter auch mir hilfreich beispringt. Jetzt geh ich los auf die anderen Troer, wen immer ich einhol.« Sprach es und stach dem Dryops den Speer in die Mitte des Nackens, und der stürzte ihm vor die Füße. Den ließ er so liegen und Demuchos, Philetors Sohn, den tüchtigen, großen, traf er am Knie mit dem Speer und hielt ihn zurück und verletzte ihn darauf mit dem großen Schwert und nahm ihm das Leben. Dardanos dann und Laogonos, Söhne des Bias, die stieß er beide im Ansturm vom Gespann zu Boden, den einen treffend mit dem Speer, den anderen erschlagend mit Schwerthieb. Trost dann, Alastors Sohn, der kam auf ihn zu umfassen, flehend die Knie, ob er ihn schone und lebend entlasse und ihn nicht töte, sich des Altersgenossen erbarmend. Thor, er wusste das nicht, dass er sich nicht ließ überreden. Denn nicht feinfühlig war der Pelide noch friedlich gesonnen, sondern ganz rabiat. Er umfasste die Knie mit den Händen, um ihn flehend zu bitten. Der stieß ihm das Schwert in die Leber, und heraus quoll die Leber, und schwarzes Blut überströmte ihm den Bausch des Gewands, und dunkel umhüllte die Augen, als ihm das Leben geraubt ward. Dann aber stach mit dem Speer Ermulios, neben ihn tretend, ins Ohr, und gleich drang durchs andere Ohr die eherne Spitze. Dem Echeklos, Sohn des Agenor, hieb er das Schwert mit dem Knauf dann mitten über den Schädel, und warm wurde das ganze Schwert von dem Blute. Die beiden Augen ergriff der purpurne Tod und das mächtige Schicksal. Und Deukalion dann, wo des Ellbogens Sehnen sich treffen, dort durchbohrte er ihm seinen Arm mit der ehernen Spitze. Der aber hielt am Arme gelähmt, dort stand, vor sich sehend seinen sicheren Tod. Doch der schlug mit dem Schwert in den Hals ihm und warf weit weg das Haupt samt dem Helm, und das Rückenmark spritzte ihm aus den Wirbelknochen, und hingestreckt lag er am Boden. Daraufhin gegen des Peireos Sohn, den Untadligen, ging er Rigmos, der aus dem schollenreichen Thrakien gekommen, den traf er mitten im Leib, und der Speer stak fest ihm im Bauche, und er stürzte vom Wagen. Aretos, dessen Gefolgsmann, der das Gespann umwandte, stach mit dem Speer er dem Scharfen in den Rücken und stieß ihn vom Wagen. Es scheuten die Pferde. So wie die tiefen Schluchten des ausgetrockneten Bergwalds heftig loderndes Feuer durchrast und sich tief ins Gehölz frisst und überall der wirbelnde Wind vor sich herjagt die Flamme, also tobte er rings mit der Lanze, gleich einem Daimon, seinen Opfern sitzend im Nacken. Im Blut schwamm die Erde. Und wie, wenn einer breitgestirnte Ochsen ins Joch spannt, weiße Gerste zu dreschen auf trefflich errichteter Tenne, rasch enthülst wird sie von den Tritten der brüllenden Ochsen, so zerstampften die Pferde, getrieben vom mutgen Achilleus, Leichen zugleich und Schilde, so daß die Achse von unten ganz bespritzt war mit Blut, sowie um den Wagen die Brüstung, gegen die von den Hufen der Pferde Blutspritzer klatschten, und von den Reifen der Räder. Der strebte, Ruhm zu gewinnen, Peleus Sohn, mit Mordblut beschmiert an den siegreichen Händen.